Dieser Koran kann unmöglich ohne Allah ersonnen werden, sondern er ist die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Weltenbewohner.